Auf der südkoreanischen Online-Zeitung Minzok Ilbo erschien am 22. Oktober ein Artikel mit dem Titel »Das Volk fordert die Amtsenthebung von Park Geun-hye«. Auch die Online-Zeitungen Jeju Sibo und Presian warfen am 20. Oktober in ihren Beiträgen dem Park Geun-hye-Regime die volksfeindliche Politik vor.